Zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il findet vom 15. bis zum 17. Februar in Pyongyang das 25. internationale Eiskunstlerfestival um den Preis Baekdusan zum Tag des leuchtenden Sterns statt. An dem Festival, das in Form des Musterauftritts stattfindet, nehmen die Eiskunstläuferinnen und Läufer der TVJK und aus verschiedenen Ländern teil, die bei nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnete Leistungen vollbracht haben.